Kundgabe 5842. Empfangen durch Bertha Dudde am 01.01.1954. Neujahrsbotschaft. Licht ins Dunkel der Nacht. Durch Nacht sollet ihr zum Licht gelangen. Was tot ist, soll lebendig werden. Was mir fern steht, soll mir nahe kommen. Was belastet ist mit der Sünde, soll frei werden und Vergebung finden. Denn meine Liebe gibt euch Gnade ohne Maß, und meine Barmherzigkeit bietet euch Hilfe an, auf dass ihr alle aus der Tiefe zur Höhe gelanget. Die Nacht des Geistes soll durchbrochen werden, und die Lichtstrahlen aus der Höhe sollen den Menschen Hoffnung bringen, die auf Erden weilen, sowohl als auch den Seelen im Jenseits, die noch in der Finsternis sind. Auch ihnen sendet meine Liebe ständig Strahlen des Lichtes zu, auf dass sie nach Licht verlangen und dann auch empfangen können. Alles Unerlöste schmachtet in Ketten, aus denen es befreit werden soll, und alles Erlöste ist liebevoll bemüht, jenen Erlösung zu bringen. Im geistigen Reich wie auf Erden wird Licht in das Dunkel getragen, denn nur wo Licht ist, ist auch Seligkeit. Nur wo Licht ist, atmet die Seele befreit auf. Eine jede Seele darf in das Strahlungsbereich des Lichtes eintreten, aber keine Seele wird dazu gezwungen. Und darum gibt es noch so viel Finsternis auf Erden, weil die Menschen diese Vergünstigung nicht ausnützen und weil sie nicht zwangsmäßig dazu bestimmt werden, sich dem Licht zuzuwenden. Doch alles wird getan von Seiten der Lichtwelt, ihre Herzen mit einem Lichtstrahl zu berühren, um den Willen der Menschen zu bestimmen, dem Licht zuzustreben. Und darum lasse ich oft ungewöhnlich starke Lichter aufblitzen, weil die Menschheit mit geschlossenen Augen dahingeht und aufgeschreckt werden muss aus einem Schlafzustand, der auch zu einem Todeszustand führen kann. Und diese ungewöhnlichen Lichtstrahlen von hellstem Glanz und stärkster Leuchtkraft bewirken mitunter eine Flucht aus der Finsternis diesem strahlenden Licht entgegen. Ich weiß, wo die Aussicht besteht, einer Seele zum Licht zu verhelfen, ohne sie zu zwingen. Und meine Liebe und Gnade kommt diesen Seelen entgegen, auf dass sie nicht in die tiefste Nacht versinken. Zumeist sind dies Seelen, die liebefähig sind, wo also nur noch der letzte Anstoß fehlt, dass in ihnen das Licht der Erkenntnis durchbricht, die aber zuvor eine so dichte Wand vor ihren Augen haben, dass ein starkes Licht nötig ist, diese Wand zu durchdringen. Ich aber kenne die Herzen aller Menschen. Ich kenne auch den Seelenzustand der jenseitigen Seelen. Ich weiß es, wann ihnen das Licht zugeführt werden kann, in welchem Grade es von Nutzen ist für sie und wann sie bereit sind, der Nacht zu entfliehen. Und ich tue wahrlich alles, um die Nacht zu verjagen, wo ich das Verlangen entdecke, einen Strahl des Lichtes aufzufangen. Ihr Menschen aber werdet noch des Öfteren ungewöhnliche Lichtstrahlen aufblitzen sehen. Ihr werdet in kommender Zeit zum Teil erschreckt, zum Teil beglückt sein über Erscheinungen, die mein Werk sind und die nichts anderes sind als Lichtsterne in dem Dunkel der Nacht, die zu mir hinweisen und euer Verlangen nach Licht erwecken oder bestärken sollen. Denn ich kann euch nur geben entsprechend eurem Verlangen. Auf das ihr aber verlanget, werdet ihr angestrahlt mit meinem Liebelicht. Und wer sich wohltätig davon berührt fühlt, der wird nimmermehr des Lichtes verlustig gehen. Er wird aus der dunklen Nacht heraustreten in den lichten Morgen, wo die Strahlen meiner Liebesonne nun mit solcher Wärme auf ihn einstrahlen, dass er sich beglückt ihnen fortan aussetzen wird. Und der Tag wird nimmer enden, denn nun beleuchtet ihn meine Liebesonne ewiglich. Amen.